Aus Anlass des 58. Gründungstages der heroischen koreanischen Volksarmee fanden in Deutschland, Rumänien, Ungarn, Moldau, Bulgarien, Polen, Österreich, Spanien, Bangladesch, Tansania, Nigeria, Ägypten, Uganda und Ecuador Festmeeting, Seminare über die Wehrdienste, Fotoausstellung, Vortrag, Filmvorführung und Bankett statt. An den Fotoseiten der Veranstaltungsplätze hingen die Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auf den Veranstaltungsplätzen waren die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un um den Aufbau der Armee zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie die Militärparade und die Massendemonstration der Stadt Pyongyang zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung und die Waffe Koreas gezeigt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten der Regierungen, Parteien und Organisationen und die Massen.